Ich laufe rückwärts, moonwalken durch die Stadt und wisch mir unsichtbaren Staub von der Schulter ab. Ich hab ein Zwinkern und ein perlweißes Lächeln für alle beim Oben ohne spazieren an der Fotografie. Eure Mütter kloppen sich um die Handküsse, die ich werfe. Sie sind schäbig wie die Nacht, doch ich drücke ein Auge zu. Ich trag Monokel und mein Haar ist Pomade. Ich will sie von Tanzmob, ich bin aristokratisch. Ja, verdammt, wir sind arrogant, berechtigt. Wir sind immer und über und all mächtig. Max, guck in die Luft, ich laufe hochlässig rum, Bauch rein, Brust raus, ich bin zum Posen geboren. Bin ich unterwegs, kann ich nur im Schneckentempo gehen, weil Schaulustige mir im Weg rumsteht. Und sie staunen mich an, den Traum von einem Mann. Mein Hintern ist so knackig, dass ich kaum sitzen kann. Frauen fangen das Schwitzen an bei meinem Augenaufschlag. Ich trage Gucci, weil ich Ralph Lauren nicht mag. Ja, verdammt, wir sind arrogant, berechtigt. Wir sind immer und über und allmächtig. Den ganzen Tag unseren letzten Track im nur mein Part Remix. Diesen Song zeig ich keinem. Eure Meinung ist mir scheißegal. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich halt die Ohren zu und singe la la la la la la. Wie wunderbar das klingt. Und scheiß Eigenlob stimmt. Eigenlob stimmt. Eigenlob stimmt. Eigenlob stimmt.